Ja, ich bin 21 Jahre alt und war noch gar nicht auf der Welt, als die Mauer fiel. Aber ich höre auch heute immer noch Leute, die sagen, für die Wiedervereinigung hätten die Menschen in der Bundesrepublik zu viel Geld bezahlt. Über solche Äußerungen ärgere ich mich wirklich. Man kann doch nicht einfach alle Probleme von heute auf die Wiedervereinigung schieben. Das stimmt einfach nicht. Selbstverständlich wurden Milliarden in den Aufbau Ost investiert. Daran haben aber auch viele westdeutsche Firmen verdient. Außerdem werden doch auch sonst Unmengen an Geld für wesentlich sinnlosere Dinge ausgegeben. Die friedliche Wiedervereinigung ist doch wirklich etwas ganz Besonderes und jeden Cent wert.